is the Sunshine Life Party. An dieser Stelle ein bisschen klatschen. Put your hands up in the air. Young. It's not just the music, it's the beat. Okay, Freunde, wir machen jetzt einen Wechsel an den Turntables. Jetzt gibt's für euch aus Hamburg. Er ist einer von Megara. Sein Name ist DJ Lee. Viel Spaß mit Megara aka DJ Lee.